Obwohl mein kosmisches Reisebüro vielfach bewiesen hat, dass es ganz genau weiß, was es tut, war ich beim letzten Mal doch ganz schön nervös. Denn da bat ich nicht wie sonst üblich, schick mich einfach an irgendeinen coolen Ort, wo ich tolle Dinge erleben kann, okay? Danke! Dieses Mal brauchte ich den perfekten Ort, um dieses Buch zu schreiben. Ich hatte nur noch einen Monat, bis ich es beim Verlag vorlegen musste. Und ich hatte durchaus noch ein paar Seiten zu schreiben. Daher setzte mich die Frage nach dem Wo, Was und Wie etwas unter Druck. Mein Plan lautete folgendermaßen. Ich wollte von Tokio aus, wo ich zu der Zeit lebte, zu einem Kundentreffen nach L.A. fliegen. Dann durch den Westen der USA reisen und mir schließlich irgendwo ein wunderschönes, voll möbliertes Luxushaus mieten. Eines mit toller Aussicht und viel Sonne, wo ich mich gut konzentrieren und viel schaffen könnte. Ich stellte mir vor, mitten in der Natur zu leben, aber nah genug an einer Stadt, in der ich Freunde hatte. Das war wichtig, um die berüchtigte Isolation zu vermeiden, die Autoren in den Suff oder, wie in meinem Fall, zu furchtbaren Experimenten mit einer Schere und den eigenen Haaren treibt. Haustiere, die mir Gesellschaft leisten würden, wären optional noch die Krönung gewesen. Der Rest stand aber nicht zur Verhandlung. Ungefähr 2 Wochen vor meinem Abflug ging ich online und hielt nach Häusern Ausschau. Ich suchte in allen Staaten westlich von Colorado. Doch alles, was mir gefiel, war schon ausgebucht. Ich fragte in meinem erweiterten Bekanntenkreis herum, ob jemand eine Location hätte. Ich verschickte E-Mails und Textnachrichten, postete auf Facebook und schrieb Tweets. Doch es ergab sich nichts. Im Notfall könnte ich natürlich auf Hotels ausweichen. Doch ich wollte unbedingt ein Haus. Langsam bekam ich Panik. Warum hatte ich auch bis zur letzten Minute gewartet? Schließlich stand viel auf dem Spiel. Es ging um mein Buch. Ich brauchte Inspiration und eine hohe Frequenz. Ich wollte so gern vom Schreibtisch aufschauen und einen beeindruckenden Ausblick auf die Berge, das Meer oder hügelige Felder haben. Doch wenn ich nicht bald etwas fand, würde ich aus dem Schlafzimmerfenster des Hauses schauen, in dem ich aufgewachsen war. Dort würde ich meine Mutter erblicken, die in Hausschuhen die Auffahrt fegte. Ich gewöhnte mich langsam an den Gedanken, dass ich es vermasselt hatte. Statt auf das Universum zu vertrauen und heiter die Manifestation meines Traumhauses zu erwarten, wurde ich immer kleiner. Fast hätte ich mich mit dem zufrieden gegeben, was zur Verfügung stand. Worüber beklagte ich mich eigentlich? Zum Glück gab es doch das Haus meiner Mutter. Ich liebe es. Außerdem würde sie mir leckere Lasagne auftischen, während ich schrieb. Dann wurde mir klar, was ich da tat. Was für eine Heuchlerin wäre ich denn bitte, wenn ich mich bei der Frage, wo ich mein Buch schreiben sollte, ängstlich und engstirnig verhielte und meine Frequenz absinken ließ? Wo mein Buch doch davon handelte, wie man es vermeidet, ängstlich, engstirnig und mit niedriger Frequenz durchs Leben zu gehen. Sie müssen sich immer ihren Glauben bewahren, auch wenn sie gerade ihren Arsch riskieren. Also lehnte ich mich 48 Stunden vor meinem Flug von Tokio nach L.A. ganz entspannt zurück. Ich konzentrierte mich auf den idealen Schreibpalast und malte mir die Weite vor, auf die ich von dort aus blicken konnte. Ich machte es mir gedanklich auf den Plüschsofas und in der großen, offenen Küche gemütlich. Ich sog die Sonnenstrahlen auf, die durch die hohen Fenster fielen, spürte alles in meinem Inneren und glaubte daran, dass es wahr ist. Ich machte das ganze Trara und versetzte mich in einen Zustand der Vorfreude und Dankbarkeit, weil mein Traumhaus existierte und auf dem Weg zu mir war. Dann verschickte ich eine letzte Rundmail mit der Frage, ob jemand einen tollen Ort wisse, an dem ich mein Buch schreiben könne. Ich überließ die Sache dem Universum und gönnte mir eine große Portion Sushi zum Abendessen. Ich feierte schon im Voraus das großartige Schriftstellerparadies, das mir demnächst in den Schoß fallen würde. Als ich ins Hotel zurückkam, erwartete mich eine Mail von einem Freund, der jemanden mit einem Haus kannte, in das ich sofort einziehen konnte. Ich freue mich sehr, Ihnen berichten zu können, dass ich diesen Text in einem großen, luxuriösen, offenen, sonnendurchfluteten, traumhaften Haus verfasse, mit hohen Fenstern und einem wunderbaren Ausblick. Es liegt nur eine Autostunde von San Francisco entfernt, wo 5 meiner engsten Freunde aus dem Studium leben. Das Haus steht auf einer Anhöhe, ringsherum knapp 7 Hektar hügeliges Ackerland. Ich kann so lange hierbleiben, wie ich möchte, vorausgesetzt, ich kümmere mich um das Pferd und die 2 Ziegen, 3 ganz hinreißende Gefährten. Es funktioniert. Wie ernst ist es Ihnen also damit, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben? Sie können jetzt gleich einen Quantensprung schaffen. Sie können Ihre gesamte Realität in Sekundenschnelle umkrempeln, wenn Ihr Wille stark genug ist. Sie können Ihr Einkommen vervielfachen, 10 Pfund abnehmen oder sich schon beim Aufwachen über Ihr Leben freuen. Das ist besser, als den Tag irgendwie rumzukriegen, bis es endlich Zeit für einen Drink ist, oder? Egal, welche positive Veränderung Sie anstreben. Es ist machbar. Jetzt sofort. Sie müssen sich nur dafür entscheiden, die Dinge anzugehen, Ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen und das Universum für Sie arbeiten zu lassen. Hier kommen noch ein paar Wege, wie Sie das, was Sie in diesem Buch gelernt haben, anwenden und umsetzen können. Erstens. Werfen Sie Ihre schlechten Angewohnheiten über Bord. Erfolgreiche Menschen haben gute Angewohnheiten, erfolglose miserable. Da unsere Angewohnheiten die Dinge sind, die wir automatisch tun, ohne darüber nachzudenken, definieren sie, wer wir sind. Wenn Sie jeden Morgen aufstehen und Fitnesstraining machen, sind Sie in Form. Wenn Sie nichts einhalten, was Sie angekündigt haben, sind Sie unzuverlässig. Wenn Sie sich 3-mal wöchentlich massieren lassen, sind Sie echt begeistert davon. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Bereiche Ihres Lebens, auf die Sie weniger stolz sind. Finden Sie heraus, welche schlechten Gepflogenheiten dafür verantwortlich sind, und ersetzen Sie diese durch bessere. Entwickeln Sie die Angewohnheiten, die erfolgreiche Menschen ausmachen. Gutes Zeitmanagement, Entscheidungsfreudigkeit, positives Denken, gesunde Lebensweise, gute Beziehungen, gute Arbeitsgewohnheiten und so weiter. Überlegen Sie, welche Verhaltensweisen die größten und positivsten Veränderungen in Ihrem Leben bewirken würden. Vielleicht sogar solche, die Sie für unmöglich halten. Genau die machen Sie sich zur Gewohnheit. Wie entwickelt man eine Angewohnheit? Durch Entschlossenheit. Machen Sie die gewünschten Abläufe zu einem Teil Ihres Alltags. Betrachten Sie diese als genauso unverzichtbar und selbstverständlich wie Aufstehen und Zähne putzen. Planen Sie sie fest ein. Arbeiten Sie daran, Ihre unbewussten Überzeugungen ans Tageslicht zu holen und Ihre Geschichten neu zu schreiben. Wenn Sie etwas schon lange ändern wollen, es allein aber einfach nicht schaffen, lassen Sie sich helfen. Suchen Sie sich einen Coach, einen Mentor oder einen Personal Trainer. Wenn Sie es nicht durchziehen, 5-mal wöchentlich ins Fitnessstudio zu gehen, bitten Sie einen Freund, ich bin ein fauler Fettsack, an Ihrer Hausfassade zu sprayen. Was auch immer dafür nötig ist, entwickeln Sie erfolgreiche Angewohnheiten und Sie werden ein erfolgreicher Mensch. Zweitens, atmen Sie auch unter Leuten tief durch. Ihre Superkräfte, das heißt, Ihre Verbindung zur Ursprungsenergie, stehen Ihnen 7 Tage pro Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Und das nicht nur, wenn Sie in Ihren Bademantel gehüllt im Schneidersitz auf dem Boden sitzen und meditieren. Sobald Sie Ihrem Gehirn beigebracht haben, die Klappe zu halten und sich auf die Ursprungsenergie auszurichten, können Sie das jederzeit zwischendurch tun. Schließlich besteht der Sinn all dessen, was Sie in diesem Buch gelernt haben, darin, Ihr Leben zu verbessern. Nicht darin, eine Pause einzulegen, sich zu verkriechen, zu lesen, dann wieder ins Leben zurückzukehren und das erlangte Wissen auf der Couch zurückzulassen. Sie wollen die lebensbejahenden, stressreduzierenden, freudebringenden, motivierenden Erkenntnisse ja den ganzen Tag lang bei sich tragen. Und das funktioniert am besten über das Atmen.